Toga Nova Imperatoris, des Kaisers neue Toga. Ramon war ein kleiner Junge aus Hispania, dem heutigen Spanien, und er war zum ersten Mal in Rom. Die Stadt Rom war zu jener Zeit die modernste und größte Stadt der Welt. Noch nie hatte Ramon so große Häuser gesehen oder so viele Menschen auf einmal. Fuhrwerke, Soldaten, Reiter, Händler und viele, viele Römer. Die Straßen waren so voll, dass sie manchmal stehen bleiben und warten mussten, bis es endlich weiterging. Seine Mutter und er waren gerade von Spanien nach Rom gezogen, weil sein Vater in der Legion der römischen Armee diente. Dort war er Centurio, ein Offizier. In Rom konnten sie ihn häufiger sehen und Ramon sollte später, wenn er alt genug wäre, eine römische Schule besuchen. Römische Schulen galten, wie alles Römische überhaupt, als besonders gut. Ramon fand es großartig, denn jeder in der damaligen Welt kannte die Geschichten, die man sich von Rom erzählte. Aber die wenigsten konnten wirklich selbst in diese sagenumwobene Stadt reisen. Tatsächlich kam Ramon aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie in ihrer neuen Wohnung angekommen waren. In seinem Dorf in Hispania war das höchste Haus 2 Stockwerke hoch, aber in ihrem neuen Haus in Rom zogen sie in den 6. Stock. Als er zum ersten Mal aus dem Fenster sah, erblickte er über den Dächern in der Ferne noch höhere Gebäude mit vielen Säulen und großen Bögen. Dort, dachte Ramon, muss der Kaiser wohnen. Die römischen Kaiser waren so mächtig und berühmt, wie es die Pharaonen im alten Ägypten gewesen waren. Sie waren unvorstellbar reich und herrschten über fast die ganze damals bekannte Welt. Der Kaiser aber, der zu der Zeit regierte, als Ramon in die Stadt kam, war nicht mehr berühmt für seine Eroberungen, für seine Ideen oder für seine Weisheit und Gerechtigkeit. Diesen Kaiser nannten alle nur Vanus Viviculus, was übersetzt etwa bedeuten würde, eingebildet und ziemlich eitel. Er war nur für eines berühmt, seine Eitelkeit. Er gab ein Vermögen aus, um sich aus den teuersten und edelsten Stoffen jeden Tag eine noch schönere Toga schneidern zu lassen. Toga nannte man damals das Gewand, das die Römer trugen. Und es war eigentlich ein einfaches und preiswertes Kleidungsstück, außer für den Kaiser. Gerade erst hatte er eine Provinz im Norden eingetauscht gegen einen Ballenstoff aus dem fernen Osten. Das Gewebe war so hauchdünn, dass man den ganzen Ballen mit einer Hand anheben konnte, und die Toga daraus war fast so leicht wie eine Feder. Aber Kaiser Vanus wollte mehr. Vor allem musste es teuer und selten sein. Er wollte der am besten gekleidete Kaiser aller Zeiten sein, und das wusste bald jeder im ganzen römischen Reich. 3 Betrüger in Mediolanum, dem heutigen Mailand, kamen auf eine Idee, wie sie die Eitelkeit des Kaisers ausnutzen konnten, um sich zu bereichern. Damals sagte man nämlich, Eitelkeit geht Hand in Hand mit Einfältigkeit und Einfältigkeit lockt die Betrüger an. Sie besorgten sich die passende Kluft und die richtigen Werkzeuge von Schneidern und Webern, dann reisten sie nach Rom. Kaum waren sie in der Stadt angekommen, wurden sie von einem Händler erkannt, den sie bei ihrem letzten Aufenthalt in der Stadt betrogen hatten. Sie wurden verhaftet und vor Gericht gebracht. Die 3 beteuerten ihre Unschuld und behaupteten, den Händler nie gesehen zu haben. Dann stellte sich ihr Anführer vor dem Richter auf und sagte mit einer vorgetäuschten ausländischen Aussprache: »Wir sind die berühmtesten Schneider und Weber aus dem Morgenland. Wir sind nach Rom gekommen, um dem Kaiser die feinsten und besten Kleider zu machen, die die Welt je gesehen hat. Euer Kaiser wird sehr enttäuscht sein, wenn er davon erfährt, dass wir wegen eines Missverständnisses im Kerker sitzen. Der Richter beriet sich mit seinen Vertrauten, dann entschied er, die drei Betrüger zum Kaiser zu schicken, damit dieser selbst entscheiden könne, was mit ihnen zu tun sei. Als die drei dem Kaiser vorgeführt wurden, ergriff ihr Anführer sofort das Wort und sagte mit lauter Stimme, so dass alle Berater und Senatoren es auch hören konnten: »Wir sind aus dem fernen Osten gekommen, um unsere Dienste anzubieten. Wir machen die feinsten und zauberhaftesten Stoffe. Unsere Arbeiten sind so fein und so zauberhaft, dass ihr damit herausfinden könnt, wer hier...« Der Betrüger machte eine Pause und sah sich unter den Anwesenden um, dann fuhr er fort: »Wer hier wirklich für sein Amt geeignet ist und wen ihr besser wieder nach Hause schickt.« Der Sera-Kaiser war so begeistert von unserer Kunstfertigkeit, dass er fast den ganzen Hofstand ausgetauscht hat, nachdem wir für ihn unsere Gewänder gefertigt hatten. Die Serer, so nannten die Römer damals die Chinesen, und die wurden im mächtigen Rom als die einzigen Rivalen in der Welt angesehen. Serer galten als klüger, und auch in China gab es schon damals eine alte Kultur, große Städte und einen mächtigen Kaiser. Und die Serer stellten diesen Stoff her, für den der Vanus Leviculus schon ganze Ländereien eingetauscht hatte. Der Kaiser konnte auf keinen Fall zulassen, dass irgendjemand in China einen besseren Stoff trug als er selbst. Vanus hatte den Köder der Betrüger geschluckt. »Erzählt mir mehr von eurer Arbeit. Wie kann ich mit einer Toga herausfinden, wer hier nichts taugt?« Die anwesenden Senatoren und Berater lauschten dem Gespräch aufmerksam. Der Anführer der Betrüger sagte: »Unsere Stoffe sind so fein, selten und von uns so verzaubert, dass nur kluge Menschen sie sehen können. Dumme Leute können sie einfach nicht sehen. Also sehen die Klugen den Kaiser in feinsten Stoffe gehüllt ist, und für die Dummen ist er unsichtbar.« Der Kaiser war begeistert. Das musste das tollste Tuch sein, von dem er je gehört hatte, und er musste unbedingt eine solche Toga haben, koste es, was es wolle. »Was braucht ihr dafür?« fragte er die Betrüger, und deren Anführer antwortete, wie sie es geplant hatten: »Wir brauchen natürlich unsere Werkzeuge, und dann brauchen wir noch einige seltene Zutaten. Aber für einen mächtigen Kaiser, wie ihr es seid, wird es sicher kein Problem sein, diese Dinge zu besorgen.« Er gab ihm eine Liste mit Kostbarkeiten aus dem ganzen Reich: Silber aus Hispania, Pelze aus Germania, Edelsteine aus Magna Graecia, Krokodilzähne aus dem Nil in Ägyptus, Felle von Leoparden aus Afrika, Gold von den Bergen der Sinai-Wüste und Edelhölzer aus Kanaan. Sofort sandte der Kaiser seine besten Legionäre aus, um die Zutaten zu besorgen. Auch Ramons Vater war darunter. Es würde mehrere Wochen oder noch länger dauern, bis sie aus allen Ecken und Winkeln des Reiches die Zutaten im Wert eines Vermögens zurückbringen konnten. Solange sie warteten, ließen es sich die Betrüger gut gehen. Sie lebten im Palast und bekamen jeden Wunsch erfüllt, denn Kaiser Vanus wollte sie bei Laune halten. Sie aßen jeden Tag die teuersten Köstlichkeiten, tranken jeden Abend den besten Wein und schliefen jede Nacht in den bequemsten Betten. In der Zwischenzeit verbreitete sich das Gerücht von ihrem Zauberstoff, den nur die Klugen sehen könnten. Ramon wartete währenddessen auf seinen Vater. Nach nur 30 Tagen war er wieder zurück aus ihrer Heimat und brachte dem dankbaren Kaiser das gewünschte Silber. Sein Vater wurde zum Dank befördert und bekam eine Woche frei, in der er jeden Tag seinem Sohn die Hauptstadt zeigte. Sie gingen zum Beispiel in das Pantheon, einen großen Tempel, in dem sie unter einer riesigen Kuppel zu den Göttern beteten. Sie schlenderten über den Markt am Forum, wo es die exotischsten Köstlichkeiten aus aller Welt zu essen gab. Sie besuchten das Kolosseum und sahen mit 50.000 anderen begeisterten Zuschauern eine aufwendige Theateraufführung, und im Circus Maximus jubelten sie, als der Fahrer, dem sie die Daumen gedrückt hatten, das Wagenrennen gewann. Sie hatten noch viel mehr Zeit, denn es dauerte eine ganze Weile, bis die Fälle aus Afrika eintrafen und schließlich als letztes auch das Gold vom Sinai. Die Zutaten waren vollständig und die neuen Schneider des Kaisers konnten sich endlich an die Arbeit machen. Die Betrüger packten all die unbezahlbaren Kostbarkeiten in alte Decken und schmuggelten sie, ohne dass jemand etwas bemerkte, aus dem Palast. Sie versteckten ihren Schatz auf der Straße nach Mediolanum. Dann setzten sie sich mit ihrem Werkzeug in ihre Gemächer im Palast und warteten. Es dauerte nicht lange, bis ein Berater des Kaisers kam, um zu fragen, ob die Betrüger noch etwas brauchten. Als er hereinkam, waren alle drei schwer beschäftigt. Einer saß an einem Webstuhl und webte fleißig, ein anderer schnitt mit einer Schere große Stücke des geheimnisvollen Stoffes und der dritte nähte mit einer Nadel aus den Tuchen die fertigen Gewänder. Aber als der Berater näher kam, weil er wissen wollte, ob sie gute Fortschritte machten, konnte er nicht sehen, womit die drei arbeiteten. Für ihn sah es aus, als würden sie Luft weben, Luft schneiden und Luft nähen. Ihm kam ein fürchterlicher Gedanke. Er dachte, sollte ich vielleicht nicht klug genug oder sogar zu dumm sein, um das Zauberduch sehen zu können? Was hatten die drei damals gesagt? Also sehen die Klugen den Kaiser in feinsten Stoff gehüllt und für die Dummen ist er unsichtbar. Der Berater wurde nervös und dachte erschreckt, oh nein, ich bin zu dumm, um das Tuch zu sehen. Wenn das rauskommt, werde ich meinen Posten als Berater verlieren. In diesem Moment fragte ihn der Weber, na, wie gefällt euch unser Stoff? Ist es nicht das Edelste und Feinste, das ihr je gesehen habt? Der Berater sah ihn mit großen Augen an und stotterte, oh ja, natürlich, es ist eine ganz hervorragende Qualität, sehr exklusiv. Es ist wahr, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Der Berater konnte ja schlecht zugeben, dass er zu dumm war. Er verabschiedete sich und verschwand schnell wieder. Die Betrüger legten ihre Werkzeuge hin und machten es sich wieder gemütlich. Der Kaiser wollte natürlich sofort von dem Berater wissen, wie die Arbeit voranging. Der Berater wurde noch nervöser. Es war eine Sache, den Schneidern vorzuspielen, er sei klug genug, ihre Stoffe sehen zu können, aber es war eine andere Sache, den Kaiser zu belügen. Aber was sollte er sonst tun? Wenn er die Wahrheit sagte, dann war er zu dumm und flog raus, aber wenn er log und erwischt wurde, flog er auch raus. Er fasste den Entschluss, weiter so zu tun, als sei er klug genug und stotterte wieder, oh ja, mein Imperator, es ist eine ganz hervorragende Qualität, sehr exklusiv, es ist wahrlich einzig. Die Augen des Kaisers leuchteten auf. Wirklich? Dann beschreibe mir den Stoff. Wie sieht er aus? Der Berater kam ins Schwitzen. Nun, so etwas habe ich nie zuvor gesehen, sagte er schnell und dachte dabei, dass sicher jeder hören konnte, dass er eigentlich zu dumm war. Aber niemand bemerkte, wie dumm er wirklich war. In der Nacht träumte der Kaiser, er würde auf seinem Wagen durch die Stadt fahren und sei in den leichtesten, feinsten und edelsten Stoff gekleidet, den die Welt je gesehen hatte. Konnte sie kaum fühlen, so leicht war seine Toga. Er sah, wie die Menschen erstaunt auf ihn zeigten, und dann wurde ihm klar, warum. Die Klugen sahen einen hervorragend gekleideten Kaiser auf seinem Wagen, und die Dummen sahen nur einen leeren Wagen durch die Stadt fahren, denn für sie war er ja unsichtbar. Er lachte, Er lachte sie aus, er musste so laut lachen, dass er aufwachte. Sofort am Morgen rief er seinen treuesten Senatoren zu sich und sagte zu ihm: »Sapientius, mein guter Freund, du bist der Klügste im Senat, und deshalb möchte ich, dass du zu den Schneidern gehst und sie fragst, wie lange sie noch brauchen werden, bis ich meine neue Toga anziehen kann. Und dabei möchte ich, dass du dir den Stoff genau anschaust und mir anschließend beschreibst. Kannst du das für deinen Kaiser tun?« Senator Sapientius willigte natürlich ein. Er hätte nie angenommen, der Klügste im Senat zu sein, und so fühlte er sich vom Kaiser sehr geschmeichelt. Er eilte in die Gemächer der Betrüger. Als er hereinkam, waren alle drei sehr emsig bei der Arbeit. Sie webten, schnitten und nähten. Der Senator konnte nicht richtig sehen und dachte: »Das muss ja ein hauchfeiner Stoff sein. Ich muss noch näher rangehen, damit ich ihn besser sehen kann.« Aber er fürchtete sich bereits davor, näher zu gehen, denn er hatte Angst festzustellen, dass er gar nicht so klug wäre, wie der Kaiser glaubte, und einfach nichts sehen würde, weil er sogar zu dumm sei. Und so war es dann auch. Egal wie nah er heranging und egal wie angestrengt er hinsah, für ihn sah es nur wie Luft aus, was sie da webten, schnitten und nähten. Der Anführer der Schwindler hielt seine Hände vor sich, als würde er etwas hochheben, dann fragte er den Senator: »Habt ihr je so einen einzigartigen Stoff gesehen?« Der Senator musste nicht lange nachdenken, wie er reagieren sollte, und rief: »Es ist sicher das außergewöhnlichste Tuch, das ich je gesehen habe.« Dann kam ihm eine Idee. »Darf ich das Gewebe einmal anfassen?« fragte er. »Natürlich, fühlt die Qualität«, sagte der Gauner, und der Senator griff vorsichtig in die Luft und fühlte. Er fühlte nichts. »Bin ich denn selbst zum Fühlen zu dumm?«, dachte er, aber er sagte: »Das muss das Feinste und Leichteste sein, was ich je gefühlt habe. Wann werdet ihr fertig sein?« »Morgen gegen Mittag.« Der Senator hatte sich schon umgedreht und eilte hinaus. Er rief noch: »Der Kaiser wird begeistert sein!« Und dann war er verschwunden. Der Kaiser war tatsächlich begeistert und ordnete an, die Bürger Roms zu benachrichtigen, dass sie am nächsten Tag ihren Kaiser in seiner neuesten Toga bewundern könnten, wenn dieser vom Palast zum Kolosseum gehen würde. Als Ramon hörte, dass der Kaiser am nächsten Tag zum Kolosseum gehen würde, fragte er seinen Vater, ob sie auch hingehen konnten. Ramon hatte schon so viel vom Kaiser gehört, aber ihn noch nie gesehen. Er gab keine Ruhe, bis seine Eltern versprachen, am nächsten Tag mit ihm zum Kolosseum zu gehen. Ramon war so aufgeregt, dass er am Abend lange nicht einschlafen konnte, und als er dann einschlief, träumte er, er würde den Kaiser treffen. Am nächsten Tag brachten die Betrüger ihre neue Toga zum Kaiser. Einer von ihnen hielt seine Arme vor sich, als würde er etwas Unsichtbares tragen, und die beiden anderen verbeugten sich tief. Der Kaiser erschrak. Er konnte keine Toga sehen. Er selbst, der Kaiser, war zu dumm, um den feinen Stoff sehen zu können. Wenn die Menschen das herausbekämen, dann wären seine Tage als Kaiser gezählt. Also tat er so, als würde er die Toga sehen, und spielte, wie schon der Berater und der Senator, den Begeisterten. Er legte seine alte Toga aus feinster chinesischer Seide ab und ließ sich von dem Anführer der Betrüger die neue Toga aus teuerstem Nichts anlegen. Der Anführer zupfte die Luft um den Kaiser hier und da noch zurecht, dann sagte er zu ihm, wie fantastisch er aussehe, und verbeugte sich tief. Der Kaiser fühlte das Gewand nicht einmal und dachte: Mir war schon klar, dass einige im Senat schlauer sind als ich, aber dass ich tatsächlich zu dumm bin, niemand darf das erfahren. So oder ähnlich müssen auch seine Berater und Senatoren gedacht haben, als der Kaiser in seiner unsichtbaren Toga aus seinen Gemächern schritt, gefolgt von seinen neuen Schneidern, den drei Betrügern. Die ersten, die ihn im Palast sahen, waren mehr als überrascht. Als erstes hatten sie alle geglaubt, klug genug zu sein, um den Stoff auch sehen zu können. Zum zweiten hatten sie alle gedacht, dass die, die zu dumm sind, einfach nichts sehen. Auch keinen Kaiser. Wie hatte der Schneider gesagt? Die Klugen sehen den Kaiser in feinsten Stoff gehüllt und für die Dummen ist er unsichtbar. Nun glaubten die Senatoren und Berater zu verstehen, für die Dummen ist er unsichtbar, nur er, der Stoff war unsichtbar, nicht er, der Kaiser. Der war sehr sichtbar, wusste es aber nicht. Der Kaiser glaubte, er sei nach dem Anlegen der unsichtbaren Toga selbst wenigstens für die anderen unsichtbar. Aber was konnten die anderen schon tun, wo doch jeder um sie herum auch weiter so tat, als würde er den Stoff sehen, um nicht zugeben zu müssen, zu dumm zu sein. Der Kaiser ging sehr langsam, um jeden im Palast genau anzuschauen, damit er wenigstens sehen konnte, wer auch so dumm war wie er. Aber alle schienen es sehen zu können. Alle waren begeistert und riefen Ah und Oh, und obwohl sie alle nur den Kaiser, seine Sandalen und den Kranz auf seinem Kopf sehen konnten. Niemand wollte als einziger zugeben, dass er zu dumm ist, den feinen Stoff sehen zu können. Als er vor den Palast trat, ging es genau so weiter. Die Bürger der Stadt hatten alles schon von dem Zauberstoff gehört und davon, dass nur die Klugen ihn sehen konnten. Niemand wollte vor den anderen zugeben, einer von den Dummen zu sein. Also folgte dem Kaiser ein Raunen durch die Menge. Die Leute versuchten sich in ihren A's und O's, in ihrem Lob und ihrer Entzückung gegenseitig zu übertreffen. Und mit jedem, der so tat, als könne er die Toga sehen, wuchs die Verzweiflung unter ihnen allen. Bis hin zum Kaiser glaubte jeder, bei so viel Begeisterung der Einzige zu sein, der zu dumm war. Dabei waren sie alle unendlich dumm. Ramon und seine Eltern waren schon früh aufgestanden, weil er so aufgeregt war und schon früh zum Kolosseum gehen wollte, um einen guten Platz zu bekommen, von wo er zum ersten Mal den Kaiser sehen könnte. Sein Vater zog sich müde seine schicke Paradeuniform an und sagte nichts, denn er wollte die Überraschung nicht verderben. Als sie zum Kolosseum kamen, nahm sein Vater sie mit zu der Absperrung, hinter der nur Offiziere, Senatoren und andere offizielle Personen zugelassen waren. Die Wachen salutierten seinem Vater, dem Centurio, und ließen sie einfach durch. Sie würden den Kaiser sehen. Ramon jubelte. Aufgeregt wartete er mit seinen Eltern, bis schließlich in einer Welle des Entzückens der Kaiser selbst auf sie zukam. Zuerst sah er nur die glänzenden Rüstungen der kaiserlichen Leibgarde, aber dann erblickte er endlich den Kaiser selbst und stutzte. Auch Ramon hatte natürlich die Gerüchte von dem feinen Stoff gehört. Aber er schien so fein zu sein, dass er ihn nicht sehen konnte. Er war zwar noch nicht in der Schule, aber er wusste, dass er nicht dumm war. Der Kaiser, auf den er so lange gewartet hatte, hatte nur Sandalen an und einen Lorbeerkranz auf dem Kopf, aber sonst nichts. Ramon legte den Kopf in den Nacken und schaute hinauf zu seinen Eltern. Die lächelten sich an, dann lächelten sie ihn an, und dann riefen sie Oh und Ah. Jetzt verstand Ramon gar nichts mehr. Er war doch nicht blöd. Der Kaiser hatte gar keine Toga an, das konnte er doch sehen. Als der Kaiser noch näher kam, sah er noch mal genau hin und sah keine Toga. Er zeigte auf den Kaiser und fragte seinen Vater laut, »Was findet ihr denn so toll? Ihr seht doch auch nichts, oder?« Jeder im Umkreis hatte ihn gehört und sofort verstummten die vielen O's und A's. Der Kaiser lächelte verlegen, winkte Ramon zu und ging schnell weiter ins Kolosseum. Dieser Knabe, dachte der Kaiser bei sich, ist der Einzige, der so dumm ist wie ich. Er sieht mich gar nicht und glaubt, die Bürger jubeln nur meiner Leibwache zu. Armer Junge, ich sollte ihm irgendwie helfen, denn unsere Dummheit verbindet uns. Er erkundigte sich bei einem Berater, wer der Vater des dummen Jungen sei, und befahl dann seine Beförderung. Ramons Vater konnte sein Glück kaum fassen, als der Berater ihm unverzüglich die gute Nachricht überbrachte. Auch die Berater, Senatoren und die drei Betrüger hatten Ramon gehört. Nachdem der Kaiser im Theater verschwunden war, kam ein Berater und drückte seinem Vater einen Geldbeutel in die Hand. Er bat den Vater noch zu bleiben, seinem Sohn aber bitte zu sagen, er solle nichts fragen, wenn der Kaiser wieder herauskäme. Der Berater hatte einfach Angst, durch diesen Jungen könnte jemand herausfinden, dass er selbst den Kaiser vom ersten Tag, an dem er den Stoff nicht sehen konnte, belogen hatte. Er verabschiedete sich und folgte dem Kaiser. Sie warteten, wie alle anderen Bürger auch. Jeder wollte noch einmal sehen, wie der Kaiser zurück in den Palast ging. Als nächstes kam der Senator, den der Kaiser am zweiten Tag geschickt hatte und der die gleichen Sorgen hatte wie der Berater. Auch er gab seinem Vater einen Geldbeutel und bat, Ramon möge nichts mehr sagen. Dann ging er wieder ins Theater. Sein Vater grinste breit und steckte den zweiten Beutel in die andere Tasche. Dann kam der Anführer der Betrüger. Er hatte Angst, der Schwindel mit dem unsichtbaren Stoff könnte durch Ramon doch noch auffliegen, denn er wüsste natürlich am besten, dass es diesen Stoff gar nicht gab. Er gab dem Vater einen dritten Geldbeutel und bat dafür nur um die gleiche Gegenleistung. Ramon solle einfach nichts sagen, wenn der Kaiser wiederkam. Als der Betrüger gegangen war, sah sein Vater ihn an. »Kannst du einfach nichts sagen, wenn der Kaiser in seiner neuen Toga kommt?« Ramon nickte. Sein Vater, der keine Taschen mehr frei hatte, gab den dritten Beutel Ramons Mutter und dann warteten sie wieder auf den Kaiser. Als der Kaiser wieder aus dem Kolosseum kam und extra langsam an Ramon vorbeischritt, rief der ganz laut, »Aber da ist doch wirklich nichts!« Alle hörten ihn. Der Kaiser lächelte ihn mitleidig an, obwohl er sich sicher war, der Junge würde sein Lächeln nicht sehen können. Sein Vater schaute ihn ernst an und Ramon entschuldigte sich. »Ich sollte doch nichts sagen, wenn er in seiner neuen Toga kommt. Aber er ist doch gar nicht in seiner neuen Toga gekommen!« Da tauchte schon der wütende Berater auf. Er hatte gehört, dass Ramon doch wieder etwas gesagt hatte und wollte sein Geld zurück. Als er seinen Geldbeutel zurück hatte, sagte er zu Ramons Vater, »Es wäre besser für ihn, wenn der junge Dumme von nun an still bleibt, sonst könnte es sein, dass er eines Tages verschwindet und nie wieder auftaucht.« Ramons Vater war richtig wütend. Ramon merkte es daran, wie er sprach, als er versuchte, ruhig zu bleiben und dem mächtigen Berater nicht zu widersprechen. Kurz darauf kam der Senator. Auch er wollte sein Geld zurück und drohte damit, dass sein Vater mit der Legion Probleme bekommen würde, wenn er seinem Sohn nicht zum Schweigen bringen würde. Zum Schluss tauchte der Betrüger auf, und als der sein Geld zurück hatte, zeigte er sein langes Messer, das er unter seinem Gewand trug. Ramons Vater zeigte ihm sein Schwert, das er am Gürtel trug, und als der Betrüger gegangen war, sagte er zu Ramon, »Du bist kein dummer Junge. Ich bin auch nicht dumm. Auch deine Mutter und ich haben nichts gesehen. Wir haben nur so getan, als würden wir seine Toga sehen, weil wir nicht die einzigen sein wollten, die rufen, der Kaiser ist nackt.« Ramon war beruhigt. Wenn seine Eltern die Toga auch nicht sehen konnten, dann war es ihm auch egal, dass er sie nicht sehen konnte. »Wir sind alle drei nicht dumm«, sagte seine Mutter und drückte Ramon. Ich habe sogar den Verdacht, dass wir die Schlausten hier sind, flüsterte sie ihm zu. Trotzdem, sagte sein Vater ernst, das sind mächtige und gefährliche Männer, die gerade sehr deutlich gemacht haben, wie sehr sie wollen, dass wir nichts sagen. Also können wir uns bitte darauf einigen, dass wir einfach nicht mehr davon sprechen. Seine Mutter nickte. Versprochen, sagte Ramon und gab seinem Vater die Hand. Als sie eine Abkürzung nach Hause über das Forum nahmen, kamen sie wieder an der Menschenmenge vorbei, die noch darauf wartete, dass der Kaiser, der natürlich keine Abkürzungen nahm, an ihnen vorbei zurück in den Palast ging. Ramon sah drei Jungen aus seiner Straße, die er in seiner kurzen Zeit in Rom kennengelernt hatte. Er konnte sehen, wie sie zwischen den Schaulustigen verschwanden. Ramon fragte seinen Vater, ob er zu ihnen laufen dürfe, und der erlaubte es und folgte ihm mit seiner Mutter. Ramon rannte zu der Menge am Straßenrand und drückte sich zwischen den Beinen der Erwachsenen durch, um ganz nach vorn zu kommen. Als er in der ersten Reihe ankam, traf er auch die drei Jungs aus seiner Straße. Die drei hatten bei den Erwachsenen gesehen, dass alle diese Toga anscheinend sehen konnten und niemand etwas anderes sagte, also sagten sie auch nichts, nicht einmal zueinander. Als sie Ramon sahen, fragten sie ihn natürlich auch, wie ihm die Toga gefalle. Jeder außer Ramon schien weiter fest daran zu glauben, der Einzige zu sein, der zu dumm war. Denn jeder fragte jeden an diesem Tag, wie die neue Toga gefalle, und alle taten weiter so, als wären sie begeistert. Ramon sagte einfach nichts auf die Fragen der drei Jungs. Erstens hatte er es seinem Vater versprochen und zweitens kam da wieder der Kaiser um die Ecke. Aber die Jungs hörten nicht auf zu fragen und als Ramon weiter einfach nichts sagte, fingen sie an, ihn aufzuziehen und auszulachen, weil er anscheinend zu dumm war, die tolle neue Toga des Kaisers nicht sehen konnte. Irgendwann hatte Ramon genug. Als einer der Jungen fragte, ob seine Eltern auch so dumm seien wie er, brüllte er zurück: Wir sind nicht dumm, der Kaiser ist einfach nackt. Der Kaiser hörte es und sah wieder Ramon, den gleichen Jungen, der schon vorher gerufen hatte: Da ist doch nichts. Für diesen dummen Jungen war er, der Kaiser, also nicht unsichtbar, sondern nur seine Toga war es? Er war also nackt für diesen Jungen? Es war ihm schon etwas peinlich, aber zum Glück waren der Junge und er selbst die einzigen, die den Kaiser so sahen, so dachte er zumindest. Aber dann begann er selbst daran zu zweifeln, es könnte ja noch mehr geben, die wie er selbst nur so tun, als seien sie klug genug. Vielleicht könnten noch andere ihn gerade nackt sehen. Vielleicht hatten manche ihn schon den ganzen Tag nackt gesehen. Er nahm die Hände, mit denen er gerade noch seinen klugen Bürgern zugewinkt hatte, herunter und versuchte, sich mit ihnen zu bedecken. Nur für den Fall, dass es noch mehr Dumme gab, die klug genug waren, um nicht zu verraten, wie dumm sie waren. Und nur für den Fall, dass der Junge noch mehr Probleme machte, rief der Kaiser seine Leibgarde zu sich und befahl, den Knaben sofort zu verhaften. Ramons Vater, der sich schnell nach vorn gedrängelt hatte, stellte sich vor seinen Sohn und zog sein Schwert. Wer meinem Jungen etwas antun will, muss mich erst töten. Sein Vater hatte siegreich in Kanaan gekämpft und sogar den katastrophalen Feldzug nach Germania überlebt, und deshalb wusste er, dass er keine Chance hatte, die Leibgardisten oder gar ganz Rom zu besiegen. Aber er dachte nicht darüber nach. Hinter der Leibgarde standen der Kaiser, die Senatoren, die Berater und auch die betrügerischen Schneider und forderten den kleinen Ramon sofort zu verhaften. Das gesamte römische Reich schien gegen sie. Gerade als die Soldaten vorrücken wollten, kam ein Ruf aus der Menge. Er hat doch recht, der Kaiser ist nackt. Und dann noch einer und noch einer. Lasst ihn in Ruhe, der Kaiser ist nackt. Bald riefen alle Bürger im Chor, der Kaiser ist nackt. Die Soldaten steckten ihre Schwerter weg und folgten schnell dem Kaiser, der splitternackt und so schnell ihn seine Sandalen trugen, zurück in den Palast rannte. Sein Vater nahm Ramon hoch auf seine Schultern und die jubelnden Menschen nahmen seinen Vater auf ihre Schultern und trugen ihn dem Kaiser hinterher zum Palast. Kurz darauf waren Ramon und seine Eltern wieder auf dem Heimweg nach Hispania. Sie hatten den ganzen Schatz der Betrüger als Belohnung erhalten. Die Betrüger waren verhaftet worden, aber weil ihr Schurkenstück entlarvt hatte, wie dumm Kaiser und Senatoren waren, wurden sie nur zu 10 Jahren auf einer Galeere verurteilt. Die Senatoren, Berater und der Kaiser mussten flüchten und die Bürger wählten einen neuen Senat, der wiederum einen neuen Kaiser bestimmte. Dieser war berühmt für seine Gefräßigkeit und Gier. Da hatte Ramons Vater den Dienst bei der Legion quittiert und sie waren zurück nach Hispania gegangen. Sein Vater hatte gesagt, das Reich sei dem Untergang geweiht. Aber Ramon war schon ein alter Mann, als das Römische Reich schließlich wegen der eigenen Eitelkeit und Einfältigkeit zerfiel.